Seine Wirtin hatte schon seit 2 Wochen aufgehört, ihm das Essen hinaufzuschicken, und er hatte noch nicht daran gedacht, zu ihr zu gehen, um sich mit ihr auseinanderzusetzen, obwohl er nun ohne Mittagessen dasaß. Nastassja, die Köchin und das einzige Mädchen der Wirtin, war zum Teil froh über diese Stimmung des Mieters und hatte ihrerseits aufgehört, sein Zimmer aufzuräumen und auszukehren. Ab und zu jedoch, vielleicht einmal in der Woche, kam sie gelegentlich mit dem Besen. Sie war es, die ihn jetzt weckte. »Steh auf! Was schläfst du?« rief sie ihm zu. »Es ist schon 10 Uhr. Ich habe dir Tee gebracht. Willst du Tee? Bist wohl schon ganz abgemagert.« Der junge Mann öffnete die Augen, zuckte zusammen und erkannte Nastassja. »Ist der Tee von der Hausfrau?« fragte er und erhob sich langsam und mit schmerzlicher Miene vom Divan. »Was dir einfällt, von der Hausfrau?« Sie stellte ihre eigene gesprungene Teekanne mit altem aufgebrühtem Tee vor ihn hin und legte 2 Stücke gelben Zucker daneben. »Hier, Nastassja, nimm das, bitte«, sagte er, indem er in der Tasche suchte, er hatte angekleidet geschlafen, und eine Handvoll Kupfermünzen hervorholte. »Geh und kaufe mir Weißbrot und hole auch ein wenig Wurst aus dem Laden, aber billigere.« »Weißbrot werde ich dir sofort bringen, aber willst du nicht anstatt Wurst etwas Kohlsuppe haben? Die Kohlsuppe ist gut, sie ist von gestern. Ich hatte schon gestern etwas für dich aufbewahrt, aber du kamst erst so spät. Es ist eine gute Kohlsuppe.« Nachdem sie die Kohlsuppe gebracht hatte, setzte sich Nastassja neben ihn auf den Divan und begann, während er aß, zu plaudern. Sie war vom Lande und ein sehr geschwätziges Frauenzimmer. »Praskowja Pawlowna will dich bei der Polizei verklagen«, sagte sie. Er runzelte die Stirn. »Bei der Polizei? Was will sie denn?« »Du zahlst nicht und räumst das Zimmer nicht. Es ist doch klar, was sie will.« »Zum Teufel, das fehlte noch«, dachte er knirschend. »Nein, das käme mir jetzt sehr ungelegen. Sie ist dumm«, fügte er laut hinzu. »Ich will heute noch zu ihr gehen und mit ihr sprechen.« »Mag sie dumm sein, ebenso wie ich. Aber du Kluger, was liegst du denn da wie ein Sack, wobei nichts herauskommt? Früher hast du Kinder unterrichtet, sagtest du. Warum aber tust du denn jetzt nichts mehr?« Ich antwortete Raskolnikow unwillig und finster. »Was tust du denn jetzt?« »Ich arbeite.« »Was arbeitest du denn?« »Ich denke«, antwortete er ernst nach einem kurzen Schweigen.